in Washington. Wie tritt der Facebook-Chef da auf? Also Mark Zuckerberg hatte nun in der Tat immer etwas Kindliches, manchmal wirkte er auch ein bisschen unbedarft, aber man hat einen ganz anderen Mark Zuckerberg kennengelernt und das lag nicht nur daran, dass er heute ausnahmsweise mal Anzug getragen hat und sich auch eine blaue Krawatte noch geleistet hat. Nein, er wirkte ausgesprochen konzentriert, sehr gut vorbereitet und wie ich das Gefühl hatte, Herr Armbrüster, sehr aufrichtig. Und das lag sicherlich nicht nur daran, was er in seiner Entschuldigung zur Datenaffäre gesagt hat, nämlich, diese Datenaffäre war mein Fehler, es tut mir leid, ich habe Facebook gegründet, ich bin hier verantwortlich dafür, was da passiert, sondern auch, wie er es gesagt hat. We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake and I'm sorry. I started Facebook, I run it and I'm responsible for what happens here. Also es ist deutlich geworden, Herr Armbrüster, dass sich Facebook und Mark Zuckerberg lange Zeit offenbar gar nicht der Verantwortung bewusst gewesen sind, die es als Social Media hatte und hat, was wir als soziale Medien übersetzen, obwohl es ja gar nichts Soziales mehr hat, was man ablesen kann an dem Schaden, den diese Online-Medien eben anrichten können. Siehe Verbreitung von Fake News, siehe Hate Speech, siehe ausländische Interventionen in demokratische Wahlen, siehe Cambridge Analytica und den fehlenden Schutz der Privatsphäre. Herr Kössler, weshalb ist Mark Zuckerberg nach Washington gekommen? Weshalb stellt er sich den Senatoren? Weshalb stellt er sich diesen beiden Ausschüssen im Kapitol? Und das ist ja wirklich ein Marathon, was er da vollführt. Das sind jetzt 44 Senatoren, die ihn allein heute befragen. Morgen geht es dann gleich weiter, morgen Vormittag. Es gibt, glaube ich, ein beiderseitiges Interesse, Armbrüster. Facebook hat enorm an Vertrauen verloren. Der Prestigeschaden ist immens. Die Leichtfertigkeit, mit der mit Daten umgegangen wird und möglicherweise auch in Zukunft noch wird, ist beeindruckend. Und dasselbe gilt im Grunde für den Kongress. Man muss das sagen. Viele Jahre haben die Politiker auf dieses Startups geschaut, die sich zu Milliardenunternehmen entwickelt haben, ohne dass man sie politisch einordnen konnte oder verstanden hat, was sie eigentlich tun und welche Folgen sie haben. Und beide sind sich, glaube ich, jetzt mittlerweile einig darüber, dass sie dazulernen müssen. Die Unternehmen müssen sich ihrer Verantwortung bewusster werden und die Politik muss das aber auch. Und das ist mir bei der Passage so bewusst geworden, als die demokratische Senatorin Dianne Feinstein Mark Zuckerberg gefragt hat, ja, wann sind Sie denn eigentlich darauf gestoßen, mit welchen Methoden Russland im amerikanischen Wahlkampf interveniert hat, um dieses Ergebnis zu manipulieren zugunsten von Donald Trump. Und Zuckerberg hat geantwortet, Frau Senatorin, eigentlich ist uns das erst während des Wahlkampfs aufgefallen. Wir hatten mit konventionellen Cyberangriffen gerechnet, jawohl, aber nicht mit gefakten Accounts, nicht mit einer derartigen Raffinesse der gezielten Ansprache von Wählergruppen. One of my greatest regrets in running the company is that we were slow in identifying the Russian information operations in 2016. When did you identify new operations? It was right around the time of the 2016 election itself. Also, das wäre ja was Gutes, wenn sich da plötzlich zwei Seiten im Grunde auf derselben Seite wiedersehen, nämlich auf der Seite derer, die gemeinsam dazulernen müssen. Hat Mark Zuckerberg denn irgendwelche Ankündigungen gemacht darüber, was Facebook in Zukunft anders machen will? Ja, nur ein paar Beispiele. Zuckerberg hat gesagt, man hat die Politik mit Blick auf den Schutz privater Daten stets reaktiv formulieren müssen, weil man einfach mit der Entwicklung mitgegangen ist. Jetzt sei die Zeit gekommen, Mechanismen zu entwickeln, um diesen Schutz proaktiv sicherzustellen, also vorauszudenken. Er will viel Geld und Aufwand investieren, um Fake News als solche schneller zu identifizieren. Er sprach in diesem Zusammenhang von einem Wettrüsten der technischen Möglichkeiten, denn die Gegenseite rüstet natürlich auch auf. Und er möchte sicherstellen, dass man diese anonymen Bots, die mit Algorithmen arbeiten, dass man sie schneller, besser, sicherer, effizienter erkennt. Und man muss den Nutzern, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, besser erklären, was passiert eigentlich mit meinen Daten und welche Möglichkeiten gesteht man ihnen zu, um diese Daten besser zu schützen. Und dazu, und das war ein Plädoyer gegen zu viel Kontrolle und zu viel Reglementierung, man braucht dann eben auch Möglichkeiten für Innovationen, für neue Gedanken, für neue Instrumente, Werkzeuge. Das war also ein Plädoyer für eine Balance zwischen dem Schutz der Freiheit, zwischen der Weiterentwicklung und den technischen Möglichkeiten. Ich glaube, darum geht es überhaupt bei dieser ganzen Anhörung und in dem Prozess, den wir jetzt gerade erleben. Ganz kurz noch, Herr Kössler, haben Sie den Eindruck, Mark Zuckerberg hat sich da heute neue Freunde gemacht im Kongress? Also er hat zunächst mal sehr stark aus der Defensive heraus agiert. Er hat sich entschuldigt. Er ist sich natürlich bewusst des Vertrauensverlustes, den er bei seinen Usern erzielt hat. Aber ich glaube, er hat sehr schnell erkannt, dass dieser Lernprozess, den er sich selbst zugesteht, dass er den auch der Politik zugestehen muss. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass auch die Senatoren irgendwo begriffen haben, ups, wir sitzen in einem Boot. Wir sind ja in einer gewissermaßen historischen Entwicklung, dass eine technische Entwicklung da ist und man gewissermaßen dann erst überlegt, mit welchen Regelungen und Regulierungen kommen wir diesem Prozess wirklich, können wir dem gerecht werden. Mark Zuckerberg, zurzeit Rede und Antwort stehend vor den Senatoren im US-Kongress. Thilo Kössler, vielen Dank für diese Information.